Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Schnickschnack, Schwindel, Humbug. Als vor 140 Jahren das Telefon von Amerika nach Deutschland kam, hielten es die meisten für eine unsinnige Idee. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Wer ist in der Leitung? Hallo? Hallo? Hier, Baufirma Meisel und Company. Ja, hier ist der Buchbinder Wamminger. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Hallo, willst du mein Sklave sein? Ja, hier ist die Bau... Hier ist der... Wer ist dort? Hier ist der Buchbinder Wamminger. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr, 48 Minuten und 50 Sekunden. Klangspuren einer zunächst unscheinbaren, ja angeblich sogar überflüssigen Erfindung des Telefons. Eine Erfindung, die es jedoch in sich hat und weit mehr ist als nur ein Stück Technik. Es verbindet nicht nur A mit B, sondern löst Revolutionen aus, sorgt für soziale Umbrüche. Eine Erfindung, die uns allerdings nicht nur befreit, sondern auch einengt. Kapitel 1. Der Ran um den Ruhm, oder? Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Bereits die Frage, wer es erfunden hat, das Telefon, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das offizielle Patent hat zwar nur einer bekommen. Ideen, wie so ein Apparat funktionieren kann, haben aber viele. 2002 sorgt das Repräsentantenhaus des amerikanischen Kongresses für Aufsehen. In einer Resolution würdigt es die Leistungen eines bis dahin fast unbekannten Italieners. Kandidat 1, Antonio Meucci. Wer aber ist dieser Meucci, dieser Italiener in New York, der da so spät rehabilitiert wird? Antonio Meucci hat offenbar lange vor Bell ein Telefonsystem gebaut, und zwar in seinem Wohnhaus, zwischen dem Keller und dem Zimmer seiner Frau im ersten Stock. Die leidet an Rheuma und kann den Raum nicht verlassen. 1860 stellt Meucci sein Gerät öffentlich vor und beschreibt es in einer italienischsprachigen Zeitung in New York. Soweit die Erfolgsmeldung. Von nun an geht es allerdings bergab. Meucci verliert nach einem Arbeitsunfall seinen Job als Theatermechaniker, verliert bei Geschäften mit windigen Spekulanten sein gesamtes Vermögen. 1871, als er doch noch einen Patentantrag stellt, kann er nicht einmal die Kosten dafür aufbringen. Seine Vormerkung erlischt 1873. Und so ist Platz für... Kandidat 2, Graham Bell. Der erhält im März 1876 das heiß umkämpfte Patent für die Erfindung des Telefons. Dubios an der Sache, Bell führt seine Experimente in dem gleichen Labor durch, in dem Meuccis Modelle und Unterlagen eingelagert sind und angeblich spurlos verschwinden. Es überrascht daher nicht, dass Meucci versucht, Bells Patent anzufechten. Doch trotz jahrelanger Streitigkeiten scheitert er und bekommt keinen Penny Entschädigung von Bell. Er stirbt als armer Mann. Kandidat 3, Elisha Gray. Gray ist ein vielseitiger Handwerker und reicht in den USA ebenfalls ein Patent für ein Gerät zur elektrischen Übertragung von Tönen ein. Ebenfalls 1876 und, kaum zu glauben, nur 2 Stunden später als Bell. 2 entscheidende Stunden. Bell bekommt den Vorzug, Grays Antrag wird abgelehnt. In späteren Prozessen kann sich Gray nicht gegen Bell durchsetzen. Auch ein Deutscher ist im Rennen, ein Lehrer für Mathematik und Physik aus Hessen. Kandidat 4, Philipp Reis. Reis will eigentlich gar keine Töne übertragen. Er will verstehen, wie das Gehör funktioniert. Dennoch entsteht am Ende ein Ferntonapparat. Das Ganze funktioniert zwar nur in eine Richtung, dennoch demonstriert Philipp Reis es voller Stolz dem erstaunten Publikum anhand einer Testverbindung zwischen Haus und Schule. Und sehr berühmt ist eben, dass er am einen Ende saß und am anderen Ende wurde etwas vorgelesen aus einem Schulbuch. Helmut Gold, Experte für die Geschichte des Telefons und Direktor des Museums für Kommunikation in Frankfurt. Und er hat es verstanden. Und daraufhin wurden aber die Leser argwöhnisch und haben gesagt, naja, der kennt natürlich diese Schulbücher auswendig. Man soll mal ganz andere Sätze nennen. Und daraufhin sind diese Sätze, das Pferd frisst keinen Gurkensalat und die Sonne ist aus Kupfer, bezeugt worden als Nonsenssätze, um sozusagen zu beweisen, dass er auch die verstanden hat. Und er hat sie tatsächlich annähernd verstanden. Dazu gibt es jedenfalls Zeitzeugen, die diese ersten Versuche beschreiben. Und dennoch, die meisten Wissenschaftler sind nicht von Reis' Idee überzeugt. Einige Laboratorien kaufen zwar seine Geräte, doch insgesamt hält sich die Begeisterung in Grenzen. Reis wird außerdem früh krank und stirbt bereits mit 40 Jahren an Tuberkulose. Ein Amerikaner allerdings kennt seine Experimente, Graham Bell. Er hat, auch wenn andere die Ideen geliefert haben, am Ende die Lorbeeren geerntet, dank seines Geschäftssinns und wohl auch mit einem Schuss Skrupellosigkeit. Bis das Telefon seinen Siegeszug durch die ganze Welt antritt, dauert es allerdings noch etwas. Die Zeitgenossen sind skeptisch, vor allem in Good Old Europe. Kapitel 2: Erfindung sucht Nutzer oder das Buch der Narren. In Berlin wird Generalpostmeister Heinrich von Stephan auf die Erfindung aufmerksam. Er testet Bells Apparate und ist begeistert. Der hatte eigentlich sehr visionär erkannt, das wird zukünftig ein interessantes Gerät. Aber bei dem Aufruf, der dann anschließend in Berlin erfolgt ist, wer möchte ein solches Gerät haben, haben sich viel zu wenige gemeldet. Und als dann die ersten wenigen zusammenkamen, das erste Telefonbuch in Deutschland, dann sprach der Volksmund von einem Buch der Narren, weil man dachte, wozu haben diese Menschen sich ein solches Gerät ins Haus geholt. Also das heißt, die Nutzung war damals lange nicht klar und es hat einige Jahre gebraucht, um da sozusagen Akzeptanz zu bekommen. Sprich, Stephans Zeitgenossen halten die seltsamen Geräte für Schnickschnack, für amerikanischen Schwindel und Humbug, für überflüssiges Spielzeug. Erst allmählich sprechen sich die Vorteile herum. Zum Beispiel bei Fabrikanten, die sich jetzt zwischen Fabrik und Wohnräumen verständigen können. Oder im großbürgerlichen Privathaushalt. In den gründerzeitlichen Palästen ist es einfach praktisch, die Kommunikation zwischen Speisezimmer und Küche, zwischen Herrschafts- und Dienstzimmer per Fernsprecher abzuwickeln. Und neben den Hausnetzen reifen bald Pläne für die ersten Ortsnetze. In den USA, in New York, San Francisco und Chicago breiten sie sich rapide aus. Auch in Deutschland wird die Schar der angeblichen Narren immer größer. Im April 1881 sind es in Berlin bereits 94. Zu den Fabrikbesitzern gesellen sich Ärzte, Rechtsanwälte, Banken, Hotels und Geschäftsleute aller Art. Und gegen Ende des Jahres 1881 haben neben Berlin bereits Köln, Hamburg, Frankfurt am Main, Mannheim, Breslau und Mühlhausen im Elsass ein eigenes Ortsnetz. Kurioserweise macht das Telefon zwischendurch auch Karriere als Einwegmedium, als Distributionsapparat für musikalische Aufführungen. In einigen Ländern entstehen sogenannte Institutionen der Hörlust, telefonische Einrichtungen, in denen man nach Einwurf des entsprechenden Geldstücks Vorstellungen aus der Oper verfolgen kann, quasi als Vorläufer des Radios. Doch das bleiben nur Episoden. Die Stärke des Telefons ist und bleibt, man kann nicht nur hören, man kann auch sprechen. Und zwar nicht nur Mann, auch Frau. Kapitel 3: Handvermittlung oder hier Amt, was belebt? Das neue Medium beschert vielen jungen Frauen einen neuen Job. Das Fräulein vom Amt wird geboren. Weil durch die höhere Stimmlage des weiblichen Organs die Schallwellen leichter verständlich sind und sodann, weil der Teilnehmer friedlich wird, wenn ihm aus dem Telefon eine Frauenstimme entgegentönt. So die offizielle Begründung in Deutschland, als dort um 1890 die ersten Fräuleins vom Amt ihren Dienst antreten. Helmut Gold. Man hatte ja damals keine Wählscheibe am Anfang, sondern eine Kurbel. Mit dieser Kurbel erzeugte man Strom. Dann fiel bei dem entsprechenden Vermittlungsstelle die Klappe. Das ist ja heute noch geflügeltes Wort. Das heißt, da konnte jemand in der Vermittlungsstelle sehen, aha, hier begehrt ein Teilnehmer einen Anschluss. Und dann stöpselte man sich da entsprechend ein und dann sagte man, hier Amt, was beliebt. Das war der vorgeschriebene Satz. Und der Teilnehmer sagte dann, ich hätte gern die Nummer 738 oder wie immer, oder nannte den Teilnehmer. Und dann gab es eben so festgeschriebene Wortwendungen sozusagen, um die Vermittlung dann einzuleiten. Fest steht aber, die Fräuleins haben nicht viel zu lachen. Die Stöpselei in den Vermittlungsstellen ist ein Knochenjob. Die Bezahlung war äußerst liederlich. Und schlimmer noch für die Frauen war, sie hatten ein Eheverbot. Also kaum, dass sie quasi eine eheliche Beziehung eingegangen sind, sind sie aus ihrem Job geflogen. Joachim Höflich, Professor für Kommunikationswissenschaften an der Uni Erfurt. Und Frauen, die nicht verheiratet sind, die sind eben nicht in dem Maße, so war die Annahme, strukturell eingebunden und sind eben leichter zu handhaben. Jung und unverheiratet weckt das unsichtbare Fräulein mit der sympathischen Stimme allerhand Fantasien bei den männlichen Telefonkunden. Wie die Damen auf entsprechende Anträge und Angebote reagieren, ist nicht überliefert. Vielleicht sind sie ja schlagfertig und parieren mit nüchternen Standardantworten aus dem Repertoire. Zum Beispiel, besetzt, werde melden, wenn frei. Dokumentierte, klare Strategien im Umgang mit überreizter Kundschaft gibt es von Anfang an. Wie ein Zeitzeuge aus dem Erster Kölner Vermittlungsamt berichtet. Schon in den ersten Monaten des Amts schälten sich unter den wenigen Teilnehmern die schwierigen Kunden heraus. Jene, die immer etwas zu bemängeln hatten, denen es zu lange dauerte und die sich immer beschweren wollten. Ihre Klappe wurde deshalb mit einem roten Strich versehen, was so viel wie Vorsicht, meckert gern heißen sollte. Immer mehr Klappen, sprich Telefonanschlüsse, bedeuten schließlich, es werden immer mehr Hilfskräfte gebraucht. Gibt es 1897 knapp 4.000 Fräuleins vom Amt, sind es 10 Jahre später bereits über 16.000. Mit der Erfindung des Wählscheibentelefons und der automatischen Vermittlung ist es dann allerdings bald aus mit dem Stressjob. Erste Ansätze dafür gibt es erstaunlich früh, auch in Deutschland. Bereits 1908 geht in Hildesheim die erste automatische Vermittlung in Betrieb. Die Technik dafür hat interessanterweise ein Leichenbestatter aus Kansas City entwickelt. Der hat ein einleuchtendes Motiv. Er befürchtet, dass die Fräuleins vom Amt bei Todesfällen nicht ihn, sondern die Konkurrenz benachrichtigen, weil sie bestochen worden sind. Unbestechliche Automaten sind also gefragt. Kapitel 4: Gleichmacherei oder Angriff auf die Chefetagen. Der Fernsprecher ist weit mehr als nur ein nettes Stück Technik. Dafür sorgt in der Anfangszeit vor allem eines, die Telefonzelle. Denn das private Telefon ist für die breite Masse zunächst unerreichbar, ist ein Statussymbol für die Eliten. Die öffentlichen Sprechstellen aber machen das Telefonieren auf einmal für jedermann möglich. Helmut Gold. Das heißt, das Telefon stand beim Chef auf dem Tisch. Und jetzt ruft auf einmal jemand an, weil er nämlich in eine öffentliche Telefonzelle geht und wählt direkt sozusagen höher gestellte Persönlichkeiten an. Und das war am Anfang ein richtiger Schock. Und es gibt auch ganz lustige Geschichten, die das beschreiben. Der öffentliche Fernsprecher löst, heute kaum mehr nachvollziehbar, eine Revolution aus. Er weicht die soziale Ordnung auf. Doch es gibt auch Gegenreaktionen. Das Prestigeobjekt Telefon wandert nicht nur in die Telefonzellen, sondern auch in die Sekretariate. Die Vorzimmer werden zu Abfangstationen, die Chefetagen schon bald gegen telefonische Eindringlinge aller Art abgeschirmt. Kapitel 5: Wartezeiten oder Gebühren und Tarife. Ob sich das Telefon durchsetzt, ist auch eine Frage der Kosten. Kaum sind die Tarife erschwinglich und laden ein zum langen Plaudern, tauchen plötzlich im Mai-Schilder auf, bevorzugt an Telefonzellen, mit einer klaren Botschaft. Fasse dich kurz. Also ich meine, diese Schilder haben ja sozusagen die öffentlichen Stellen selbst angeschraubt. Das heißt also, die hätten ja eigentlich ein Interesse, dass möglichst Leute viel Geld ausgeben, um jetzt in einer Telefonzelle zu telefonieren. Aber die haben das dran gehängt, weil man einfach zu wenige Zellen für zu viel Bedarf hatte. Und man hat dann wirklich sagen müssen, fasse dich kurz, damit möglichst auch andere drankommen. Genauso gab es ja auch immer Wartezeiten bei dem Anmelden eines Telefons. Also in den 60er Jahren haben sie bei der Post ein Telefon beantragt und mussten erstmal eine Weile drauf warten. Und das lag einfach daran, dass es eben so einfach nicht war, diese Kapazitäten ständig auszudehnen. Wirkliche Abhilfe schaffen erst die moderne Digitaltechnik und Glasfaserkabel mit ungeahnten Kapazitäten. Was man heute gerne vergisst, Anfang der 60er Jahre haben gerade mal 13% der bundesdeutschen Haushalte ein eigenes Telefon. Der Fernsprechapparat ist noch ein Medium für eine Minderheit. Das ändert sich erst in den 70er und schließlich 80er Jahren, als nahezu jeder Haushalt mit einem Anschluss versorgt ist und die Post auf einmal ganz neue Sprüche kreiert. Ruf doch mal an, war so ein beliebter Werbespruch. Also man hat ja Werbung für etwas gemacht, wo es ja keinen anderen Anbieter gab, aber das war dann die Ablösung von Fasse dich kurz. Also da, ab da war es möglich, dass man wirklich sagt, wer jetzt ein Telefon haben will, der kann eins bekommen und man kann auch die Kapazität bewältigen. Der Kunde kann sogar immer freier entscheiden, wo der Apparat stehen soll. Nicht nur in dunklen Hausfluren, irgendwo zwischen Garderobe und Stromzähler, sondern im Wohnzimmer oder in der Küche, sogar in Badezimmern oder Toiletten werden Fernsprechapparate gesichtet, dank immer längerer Kabel. Bis die sich schließlich komplett auflösen, weil schnurlos und Handy angesagt ist. So entstehen nicht nur ganz neue Orte für Gespräche, sondern auch ganz neue Gesprächssituationen. Kapitel 6: Distanz und Nähe, oder? Hören ohne zu sehen. Was Menschen vor 100 Jahren noch irritiert, mit jemandem zu sprechen, ohne ihm oder ihr in die Augen sehen zu können oder die Hand zu schütteln. Dieser scheinbare Nachteil wird zum Vorteil und macht völlig neue Dienstleistungen möglich. Wenn Sie etwa an solche Sachen wie Telefonseelsorge denken, dann macht man sich zunutze, dass ich mit jemandem reden kann, relativ persönlich, intim sogar. Gleichzeitig bleibt man anonym. Das macht vielen Menschen Mut, anzurufen und Dinge zu sagen, die sie so von Angesicht zu Angesicht nicht sagen würden. Genauso funktioniert aber auch Telefonsex. Das ist ja das Gleiche. Man hat quasi sehr intime Gespräche und sieht den anderen, bleibt anonym, hat keine wirkliche Berührung. Mag auch für Menschen spannend sein, die diesen Reiz auskosten wollen, dieser Diskrepanz. Eine Diskrepanz, die Fantasien anregt. Legendär sind die Karikaturen von Callgirls der besonderen Art. Hausfrauen mit Nebenjob, die mit der einen Hand bügeln und kochen und mit der anderen den Hörer halten und für ihre Kunden lustvoll stöhnen. Das geht nur am Telefon. Im Fachjargon, das Telefon ist audiozentriert. Und es ist unmittelbar, also live. Ein Vorzug, den Krisenmanager aller Art zu schätzen wissen, zum Beispiel Politiker, die zum legendären roten Telefon greifen. Die sich nicht auf Brief, Telegramm oder sonstige Textbotschaften verlassen wollen, sondern auf den heißen Draht, um aus der Stimme des anderen Zwischentöne herauszuhören, die kein Brief transportieren kann. Und davon verspricht man sich natürlich auch Lösungen in Krisensituationen, weil man wirklich Absprachen treffen kann, die sich aufeinander beziehen. Ja, und es gilt dann eben sozusagen auch das Wort, das gesprochen wird zwischen diesen zwei Menschen, während alles andere, was jetzt textlich vermittelt wäre, ja immer die Varianten zusätzlicher Berater und was man da alles noch dazwischen schalten könnte. Also es kommt wirklich dann dem wirklichen direkten Gespräch am nächsten. Gerade in Krisenfällen entfaltet das Telefon also durch die Jahrzehnte seine Stärken. Zugleich provoziert diese Unmittelbarkeit aber auch jede Menge Abschottungsstrategien. Kapitel 7, Fazit. Oder von Störfaktoren und Telefonsklaven. Heute ist der Durchbruch geschafft. Fast jeder ist jederzeit, immer und überall erreichbar. Per Festanschluss, per Handy, per Satellitentelefon und sogar via Voice-over-IP, also per Sprachübertragung via Internet an jedem PC dieser Welt. So viel Erreichbarkeit kann auch stören. Eines der wirksamsten Gegenmittel, der sogenannte Anrufbeantworter. Der erste kam bereits 1957 auf den Markt. Ja, ganz spannend ist ja schon fast der Name dieser Geräte. Also die frühesten in Deutschland hießen Alibifon. Also das heißt, dann war schon sozusagen, schwingt immer so ein bisschen mit, dass man da eine Entschuldigung hat, dass da jemand etwas sagt. Gibt es am Anfang welche, wo man nicht mehr antworten kann. Das war dann so in Arztpraxen geschaltet. Wir haben Sprechzeiten von 10 bis 13 Uhr und sie rufen jetzt außerhalb an. Und später gab es dann eben die Möglichkeit der Nachricht. Es war ja auch mal so eine Phase, wer originelle Ansagen mit zum Teil Musikeinspielungen und ewig langen Dingen. Es geht ja bis dahin, dass es zum Teil Kassetten oder Tonbeispiele gab, von wo Prominente entsprechende Sprüche aufs Telefon gesagt haben, die man dann in sein eigenes Gerät überspielen konnte. von Gerd Schröder. Hallo, hier spricht der Boris. Hallöchen. Ich musste leider dringend verreisen. Bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Pfeifton. Aber diesmal bitte vor dem Matchband. Ich höre es per Fernabfrage ab. Aber verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen. Bis dahin, Borivar. Meine Meinung steht fest. Der AB wird zum Spaß- und Kontrollgerät. Aber auch zur Frustmaschine. Wenn man nach einer Woche Urlaub wieder zu Hause ist und keine einzige Nachricht auf dem AB ist, also mal wieder kein Schwein angerufen hat. Ein Motiv, das in der Geschichte des Telefons immer wiederkehrt. Und so ist die Geschichte des Telefons am Ende voller Widersprüche und Wechselbäder in Sachen Freiheit und Zwang. Die einen könnte jeder anrufen, tut aber niemand. Die anderen wollen gar nicht erreichbar sein, müssen aber. Wenn's aber dringend ist, dann will doch wieder jeder jeden erreichen. Joachim Höflich. Ich denke ja auch, dass es immer so Wellen gibt, bei jedem Medium neu. Erstmal eine Angst, dann gibt es eine Euphorie und dann versucht man mit diesem Zeug sich zu arrangieren. Und was vorher noch so war, dass man ja sich fast unwohl fühlte, wenn man das Handy zu Hause gelassen hat, wird jetzt quasi gleichsam umgetreten, dass man sagt, so, wenn ich jetzt weggehe am Wochenende in den Biergarten, in die Kneipe oder ins, wo auch immer hin, dann lasse ich das Ding gezielt zu Hause. Und es taucht auch immer mehr schon bereits jetzt auf, dass man sich nicht gänzlich zum Sklaven eines Mediums und des Telefons machen lässt. Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. The person you've called is temporarily not available. Hallo? Hallo? Der heiße Draht. Martin Schramm mit der Kulturgeschichte des Telefons. Es sprachen Axel Wostri, Beate Himmelstoß, Tobias Lelle, Heiko Rupprecht und Friedrich Schloffer. Regie führte Martin Schramm.